Herr Tichtmeier, das ist ja nun aber eine schöne Geschichte, nicht wahr? Sie kommen hierher und gestehen mir so ganz frisch, fromm, fröhlich, frei, dass Sie selbst der Mann sind, der mich gestern Nacht in der Bottropper Allee beraubt hat. Nein, ach nee, Staatsanwalt, das ist doch nicht so. Junge, nee, das war ja auch gar nicht gestern Nacht, nicht? Das war heute Morgen so, wollen wir sagen, 2:30 Uhr rum, nicht? War das? Ich kam ja von der Spätschicht, nicht? Hatte noch so ein paar Überstunden gekloppt. Ja, aber Sie haben mir doch eben gestanden, nicht wahr? Ich bin der Mann, der Ihnen heute Nacht die Autoschlüssel abgenommen hat. Ja, sicher, aber das habe ich doch nur gemacht. Wollen wir sagen, als Mensch. Na, als was denn sonst? Ja, bisschen auch, weil ich doch hinten jetzt den Schaden hab. Was? Na, ein Moped. Ach, Herr Staatsanwalt, gucken Sie mal, ich weiß ja nicht, sind Sie schon mal mit so einem Ding, mit so einem Moped? Schon mal mitgefahren? Nicht, da ist doch hinten dieses Schutzblech dran, nicht? Und das ist jetzt ganz in den Wicken. Nicht Rücklicht, Nummernschild, alles. Herr Tichtmeier, Sie haben mich niedergeschlagen heute Nacht. Und dann haben Sie mir den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen. Nein, Herr Staatsanwalt, das ist jetzt aber ganz schön ein Missverständnis. Ich meine, niedergeschlagen sind Sie selbst, nicht? Also in Ihre höchstpersönliche Eigenschaft. Gucken Sie mal, ich stand doch an der Kreuzung, nicht? Und war auf Grün am Warten. Und dann kamen Sie so mit Karacho, mit Ihrem Rekord angebraust, nicht? Und sind so von hinten direkt auf mein Schutzblech draufgeknallt. Nicht, dass ich bald noch auf die Schnauze gefallen wäre. Nicht, oder wie sagt man hier vorne, dieses Antlitz, ne? Alles. Und ja, wie Sie dann ausgestiegen sind, dabei sind Sie auf die Schnauze geflogen. Auf die Schnauze? Ja, wie reden Sie denn mit mir? Naja, ich meine doch nur, weil Sie doch so mächtig einen hängen hatten. Einen was? Ja, ich weiß ja nicht, was Sie dafür sagen, nicht? Haben Sie sicher bessere Fremdwörter dafür? Ich meine, dass Sie besoffen waren, nicht? Blau wie ein Veilchen, nicht? Randvoll wie eine Strandhaubitze. Nicht, Sie waren richtig so hilflose Person, wie das da heißt. So. Ja, meinen Sie? Na ja, also entschuldigen Sie schon mal, dass ich da so ein bisschen gerochen hab. Aha, Herr Tichtmeier, jetzt kommen wir der Sache näher. Wonach haben Sie denn gerochen? Ja, nach Ihrem Atem, nicht Luft oder Lüfte, ne? Alles. Ja, gucken Sie mal, wie Sie so da lagen, nicht? Und mit den einen Finger in der Straßenbahnschiene zugange waren, nicht? Haben sie da so den Dreck rausgestochert, nicht? Und immer zu Scheiße gesagt. Ich meine, sie sprachen richtig so ein bisschen unverständlich, nicht, dass ich das Wort erstmal gar nicht verstanden hab, obwohl es mir natürlich bekannt vorkam. Ja, und da habe ich mich so runtergebeugt bei ihnen und also, wenn sie eine Dame gewesen wäre, man konnte direkt denken, sie hätten sich mit Steinhäger parfümiert. So haben sie gestunken. So, ja, nun, ja, ja, also, Junge, du, mein lieber Scholli, naja, bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, Sie unterbrochen zu haben, also weiter, bitte. Jawohl, bitteschön, weiter. Also, das heißt, ich hab doch heute Morgen, Herr Staatsanwalt, wie das passiert ist. Nicht, da hab ich ja erst gedacht, Sie wären nur so ein richtiger Mitmensch. Nicht, dass Sie in Wirklichkeit ein Staatsanwalt sind, dann bin ich doch erst am Verkehrsamt gewahr geworden. Also, da waren Sie auch schon? Naja, musste ich ja, nicht, wegen Ihren Kennzeichen. Sollten die doch mir erst mal sagen, was Sie überhaupt für eine Nummer sind. Nicht, weil, wie ich ihn gestern wieder in Auto drin hatte. Nicht, da haben Sie mir ja nur erzählt, dass Ihre Gattin Elfriede heißt und ich könnte ruhig mal in Mondschein begegnen, nicht? Also, Sie waren richtig bisschen, haben Sie da resoniert. Und deswegen habe ich Ihnen doch auch den Schlüssel abgezogen, für das Sie nicht mit dem Staatsanwalt in Konflikt. Na, ja, sehen Sie, also, ich wusste ja nicht, dass Sie selbst einer sind von dieser Sorte, nicht? Ist klar, sonst hätte ich die Schlüssel stecken lassen. Da konnten Sie diesen Konflikt meinetwegen mit sich oder unter sich selbst ausmachen, nicht? Das wäre ja für Sie auch bequemer gewesen, vielleicht. Ja, ja, was mir bequemer ist, das wollen Sie bitte mir überlassen. Ja, sicher. Bitteschön. Es ist Ihnen doch klar, Herr Tichtmeier, dass Sie das, was Sie jetzt hier erzählt haben, auch beweisen müssen. Ich meine, Sie haben doch bestimmt einen Zeugen. Ja, doch sicher, jede Menge. Ach, ihr, wie heißt der Dingens, der Na, der Paul Flassnöcker, nicht der alte Invalide. Der ist so morgens bei uns immer schon so früh unterwegs, nicht mit seiner Zeitung. Nicht? Und den habe ich das erzählt. Der kann das also jetzt auch wunderbar bescheinigen. Nicht? Oder sogar bezeugen. Ne? Und ich selbst bezeuge es hiermit und schwöre es im Namen des Volkes. Ich kenne das ja bloß aus dem Fernsehgericht, nicht? Wo der eine Opa da auch immer die Sachen so zurechtschaukelt, ne? Mit seinen weißen Haaren. Ich schwöre hiermit, dass ich nichts gesagt habe, das heißt außer der Wahrheit. Ja, du, das ist vielleicht ein Ding. Ja, das mag ja gut und schön sein, Herr Tichtmeier, aber als Angeklagter werden Sie sowieso nicht vereidigt. Ja, nun, jetzt tun Sie sich doch wieder vertun. Herr Staatsanwalt, ich bin doch gar nicht Angeklagter. Ich wollte doch nur wegen meinen hinteren Schaden. Nicht Schutzblech, Nummernschild und Rücklicht. Herr Tichtmeier, jetzt aber mal Butter hier zu den Fischen. Ja oder nein, haben Sie meine Autoschlüssel? Aber ich kann doch nicht einen fahren lassen, wenn es die Menschheit gefährdet. Dann tue ich mich doch strafbar machen. Haben Sie meine Autoschlüssel genommen, ja oder nein? Ja, sicher, aber deswegen bin ich doch auch hierher gekommen. So weit sind wir noch nicht. Also, das mit den Schlüsseln geben Sie zu, schön. Und was war dann weiter? Was haben Sie dann gemacht? Nun, habe ich nachgeguckt, ob kein Gang drin ist. Wo kein Gang drin ist? Bei Ihnen, also, dass sie schön Leerlauf hatten, nicht? Weil das doch sonst viel zu schwer geht. Was geht schwer? Na, zurückschieben. Ach, Junge, also, gucken Sie mal, ich habe mich doch das eine Fenster von Ihrem Auto runtergedreht. Nicht für zum Steuer anfassen. Und dann habe ich ihn so 20 Meter zurückgeschoben, bis an der nächste Parkuhr. Ich habe mich noch einen Groschen drin gestochen, ich blöd, Mann. Nicht, weil ich nicht dran gedacht habe, dass man nachts doch sowieso da für lau parken kann. Na, meinetwegen, das ist ja schließlich Ihre Sache. Und, was haben Sie dann weitergetan? Ja, dann, weiß ich auch nicht, dann bin ich wieder zu meinem Moped hin, nicht, und, aber, ach, Sie sind ja jetzt auf einmal so nervös, Herr Staatsanwalt, was ist denn los? Ich will Ihnen doch auch hier gar nicht weiter Ihre Zeit da entwenden. Ich wollte doch bloß wegen meinen hinteren Schadens fallen. Ich Schutzblech, Rücklicht und meine Zeit überlassen Sie ruhig mir, Herr Tichtmeier. Wenn Sie mir schon meine Autoschlüssel stehlen, dann kommt's mir auf ein paar Minuten auch nicht an. Also, jetzt hier bitte, wie war das? Sie gingen zu Ihrem Moped und was haben Sie dann gemacht? Jawohl, dann habe ich gemacht, also, dass ich nach Haus kam, ne, hab ich gemacht. Ich hatte ja noch ein paar Überstunden gekloppt. Genau, bitte, was haben Sie gemacht? Geschoben! Wegen meinem Rücklicht. Nicht, weil wenn ich gefahren wäre und hinten nicht beleuchtet bin, nicht, mache ich mich doch strafanfällig. Und das wollte ich doch vermeiden. Und die Polizei oder ein Arzt oder ein Krankenhaus haben Sie nicht benachrichtigt? Ja, nee, ach, Junge. Sie, da hätten die ihn aber gleich... Danke. Ihr Nein genügt mir schon, Herr Tichtmeier, ja. Das sieht ja nicht sehr schön aus, was Sie hier so erzählen. Da werden wir wohl ums Gefängnis nicht herumkommen, nicht wahr? Ach nee, meinen Sie ehrlich? Na, so wie die Dinge nach Ihrer Aussage liegen. Ach, das tät mir aber leid tun. Oh, Junge, nee. Herr Staatsanwalt, sicher, ich meine, heute Morgen, ich war ja ganz schön sauer auf ihn. Aber ist doch schon vergeben und vergessen. Und ich meine, guck mal, ich habe Ihnen doch das auch alles gar nicht als Beamtsperson ausgesagt, sondern als Mensch als Mensch. Nicht? Und wenn Sie jetzt im Knast gehen täten, da kriege ich doch auch kein neues Schutzblech von. Wieso ich? Ich spreche von Ihnen, Herr Tichtmeier. Was? Na, Sie haben mir doch hier im Laufe der Einvernahme unumwunden gestanden, dass Sie erstens eine fremde bewegliche Sache, nämlich meine Autoschlüssel, sich widerrechtlich angeeignet haben. Das ist Diebstahl. Und zweitens haben Sie weder Polizei noch einen Arzt noch ein Krankenhaus auf meinen Zustand aufmerksam gemacht. Das ist unterlassene Hilfeleistung, mein Lieber. Und für beide Delikte gibt es nun mal Gefängnis. Ich meine, dass Sie meinen Herzanfall da irrtümlich für Trunkenheit hielten, das will ich Ihrer Einfalt zugute halten. Und Dummheit, die ist ja leider immer noch nicht strafbar. Ja, nur, was ist denn jetzt passiert? Ja, nur das ist ja vielleicht ein Ding. Ja, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Ja, nur hör mal, jetzt bist du doch von den Socken. Ja, wieso sollen ich jetzt im Knast rein? Ja, nur bin ich denn vielleicht verrückt oder noch Ihren Affe hier? Herr Tichtmeier, hier brüllt nur einer und das bin ich. Verstanden? Verlassen Sie sofort mein Zimmer. Ja, nur aber, ach, Junge, Herr Staatsanwalt, ich hab doch bloß, verdorie noch eins, jetzt willst du das alles so gut machen. Gucken Sie mal, das hat man jetzt davon. Herr Staatsanwalt, gucken Sie mal, unsere Oma, nicht, die hatte auch ein Herz wie Sie mit dieser vegetative Symphonie. Ich hatte die auch, aber wenn die ihre Anfälle kriegt, da hat die doch noch nie nach Steinhäger gestunken, ehrlich. Wie soll ich denn wissen, dass das mit ihren Herzen anders läuft, nicht, oder riecht? Ich kann man denn da gar nichts machen? Ich meine, ich habe Ihnen doch dort alles auch nur privat erzählt, nicht wegen meinem Schutzblech, nicht, und Nummernschild und Rückleuchte. Das war vielleicht ein bisschen halbe machen. Tja, leider, Herr Tichtmeier, da ist gar nichts zu machen. Ein Staatsanwalt ist immer im Amt, nicht wahr? Und wenn ich etwas erfahre, was strafbar ist, dann... Ja, sicher, das verstehe ich ja jetzt auch schon. Und weil ich Ihnen doch diese ganze schlimme Sache, nicht, wo Sie eben von sprachen, was ich Ihnen alles angetan habe, nicht, die Hilfeleistung und diese widerrechtliche Autoschlüssel, nicht alles, ja, da will ich Ihnen doch wirklich nicht jetzt auch noch das Gewissen, nicht, oder Ihre Pflicht... Dingens da auch noch beschädigen. Auch Herr Staatsanwalt, sind Sie doch mal Mensch. Nicht, gucken Sie mal, wenn ich jetzt versuchen würde, wieder gerade biegen. Was denn gerade biegen? Mein Schutzblech. Nicht selber. Sicher, das ist nicht leicht, dass das wieder schön aussieht, aber ist doch egal. Ist ja schließlich hinten, nicht? Da guckt man sowieso nicht so genau hin. Und dann, ja, sehen Sie, jetzt fällt mir wieder ein, ich glaube, ich habe da unten den Schuppen. Ich hab ich noch so einen alten Rückstrahler. Wenn ich mir den jetzt schön anstreichen tät, nicht, dann wäre mir doch vielleicht gar kein Schaden entstanden durch Ihre Herzensschwäche. Ich gucken Sie mal, Herr Staatsanwalt, kommen Sie hier, sehen Sie, hier haben Sie Ihre bewegliche Autoschlüssel wieder. Nicht, und ich hab mir doch noch nie was zu Schulden kommen lassen. Einmal einen Tag Bau beim Kommiss. Nicht, weil ich beim Appell einen Knopf an der Hose offen hatte. Nicht, das ist alles in meinem ganzen Leben. Nicht, kein Verkehrsunfall, noch nie was geklaut. Nicht mal im Betrieb. Nicht, können Sie fragen. Ich bin da jetzt schon 16 Jahre und noch nicht einmal mit Bußgeld ans schwarzem Brett gehangen, weil ich immer vorschriftsmäßig gewesen bin. Nicht, auch mit den Verhütungsmitteln. Nicht, ich gehe nie ohne Schutzhelm überm Gelände. Na ja, ist gut, Herr Tichtmeier. Das sollte ja doch wohl auch für einen normalen Staatsbürger selbstverständlich sein, dass man unbescholten durchs Leben geht. Da brauchen Sie sich nun, weiß Gott, nichts drauf einzubilden. Na ja, das wollte ich ja auch gar nicht. Also, tue ich auch gar nicht. Ich wollte doch nur mal anfragen, nicht, ob Sie denn gar nichts machen können. Nicht, dass Sie mich heute noch mal wenigstens laufen lassen. Na ja, das ist ja nun, ach Gott... Ja, also, bitteschön, aber wir müssen ja mal zu Ende kommen. Also, ich habe meinem Herzen noch mal einen Stoß gegeben. Oh, passen Sie aber auf, Sie. Und will Sie für dieses Mal mit einem blauen Auge davonkommen lassen. Ich werde also auf die Anklageerhebung verzichten. Ach, Junge. Aber ich hoffe, Sie lassen sich das eine Lehre sein, Herr Tichtmeier. Denn wenn ich Sie noch mal erwischen sollte, mein Lieber, dann sind Sie dran. Also, jetzt hier, auf Wiedersehen. Ach, Herr Staatsanwalt, jetzt fällt mir aber ein Zentner da von der Brust. Also herzlichen Dank, Sie, und für alles, nicht? Und auf Wiedersehen, Herr Staatsanwalt, nicht? Und gute Besserung auch mit Ihrer Pumpe. Ja, kommen Sie, Moment, kommen Sie. Kommen Sie noch mal her, Herr Tichtmeier. Hier haben Sie noch den Groschen wieder, den Sie heute Nacht in die Parkuhr gesteckt haben. Och, nee, kommen Sie? Nein, weg ab mit Schaden. Kommen Sie, Herr Tichtmeier, das muss schließlich im Leben alles seine Richtigkeit haben. Also, ja, na sicher, da haben Sie ja nur auch wieder recht. Nicht, also, vielen Dank, Herr Staatsanwalt.